This is part 2 in our series on life together. Da geht es zum Teil 2 in unserer Serie Leben miteinander. Lord, bless these words, I pray. Herr, segne diese Worte, darum bitten wir. As you bless them this morning. Und du hast sie auch so sehr heute Morgen gesegnet. In Jesus' name I pray. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. My wife found a book by Dietrich Bonhoeffer called Life Together. Meine Frau hat ein Buch gefunden von Dietrich Bonhoeffer, Leben zusammen. And I didn't take the title from here, we just happened to have the same title. Also ich habe den Titel davon nicht genommen, aber zufälligerweise war es genau der gleiche. And this is Dietrich Bonhoeffer's book in German also. Und da gibt es dieses Buch auch im Deutschen, Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was a theologian. Bonhoeffer war ein Theologe. In Germany during the Second World War. In Deutschland während des Zweiten Weltkrieges. And he also was part of the resistance against Hitler. Er war auch Teil der Widerstandsbewegung gegen Hitler. He's a Lutheran pastor. Er ist ein lutheranischer Pastor. And he was also in the conspiracy to assassinate Hitler. Er war auch in dieser Gruppe, die Hitler halt umbringen wollte. There's one more nice picture. This is the last one. And he was he was executed by the Nazis. Und er wurde von den Nazis dann umgebracht. 3 weeks before the end of the war. 3 Wochen vor Ende des Krieges. With his brother Klaus. Ebenso starb der Klaus. Er wurde umgebracht. And his two cousins. Und seine beiden Cousins. All 4 of them were hanged. Alle 4 wurden aufgehängt. At the age of 39. Er starb im Alter von 39. And he's written a number of good books. Er hat eine ganze Reihe von guten Büchern geschrieben. One is very popular, The Cost of Discipleship. Eins ist sehr populär, Die Kosten der Jüngerschaft. Another one called Ethics. Ein weiteres heißt Ethik. And this one called Life Together. Das heißt Gemeinsames Leben, dieses Buch. And he says something interesting in the first chapter. Und im ersten Kapitel sagt er etwas sehr Interessantes. Which is going to be the basis of our message today. Und das wird die Grundlage für unsere Botschaft sein. He said that life together is under the word. Das Leben zusammen geschieht unter dem Wort. And he has a quote here from Martin Luther. Und er zitiert halt Martin Luther. Luther says the kingdom is in the midst of your enemies. Und Luther sagt, das Königreich ist inmitten eurer Feinde. And he who will not suffer this does not want to be of the kingdom of Christ. Und wer nicht bereit ist, dies zu erleiden, der möchte auch nicht ein Teil des Königreiches Christi sein. He wants to be among friends. Er möchte unter Freunden sein. To sit among roses and lilies. Unter Rosen und Lilien sitzen. Not with the bad people. Nicht mit den schlechten Leuten. But with devout people. Aber mit den hingegebenen Leuten. And then Luther says this. Dann sagt Luther: Oh, you blasphemers. Ihr, die ja nur Lästerung und Blasphemie and betreibt. Betrayers of Christ. Verräter Christi. If Christ had done what you are doing, wenn Christus das getan hätte, was du tust, who would ever have been spared? Wer wäre dann verschont worden? So life is among our enemies. Unser gemeinsames Leben findet unter den Feinden statt. And he goes on to say in und dann fährt er fort und sagt, a little further in the chapter, ein bisschen weiter in dem gleichen Kapitel, the title is not an ideal, but a divine reality. Nicht ein Ideal, sondern eine göttliche Realität. And he talks about how the body of Christ. Und er spricht darüber wie der Leib Christi. He says that many people who come in, like all of us who come into the body of Christ. Also wie alle, die wir in den Leib Christi hineinkommen. We have this idea, we have an ideal about it, an idealistic idea. Wir haben ein idealistisches, eine Vorstellung, ein Ideal. And it's not from the Lord, but we all have it. Aber sie kommt nicht vom Herrn, wir alle haben sie. We have this idea that we've entered into some kind of utopia. Wir haben diese Vorstellung, dass wir in irgendeine Utopie eingetreten seien. Where all of our dreams will come true. Wo all unsere Träume wahr werden. Because now we are among such lovely people. Denn jetzt sind wir unter so liebevollen Personen. Who are so mature and so sinless now. Die so reif sind und so ohne Sünde. And in this kind of environment, I can really come to realize who I am. Und in dieser Art von Umgebung kann natürlich wirklich zu dem werden, wer ich bin. And it's like a nice idea, but it's so unrealistic. Nette Vorstellung, aber völlig unrealistisch. And it doesn't take long before the bubble is popped. Und es braucht nicht lange, bis diese Blase einfach zerplatzt. Before there's an argument between two brothers. Bis dann nicht zu einem Streit kommt zwischen Geschwistern. This isn't supposed to happen in the body of Christ. Das sollte gar nicht passieren im Leib Christi. This is my utopia. Das ist doch meine Utopie, zerstöre sie nicht. Popping my bubble. Du hast meine Luftblase zerstört. You're exploding my dream. Du hast meinen Traum zerplatzen lassen. I was looking for an environment of perfect people where I could find such happiness. Ich habe nach einer Umgebung gesucht von vollkommenen Leuten, wo ich jetzt echtes, vollkommene Freude finden könnte. So Luther said that the kingdom of God is in the midst of our enemies. Aber Luther sagt, das Königreich Gottes ist inmitten unserer Feinde. And that's what we want to talk about. Und darüber wollen wir heute sprechen. He mentions one more thing. Erwähnt noch etwas. He says Christian brotherhood is not an ideal. Christliche Brüderschaft ist oder Geschwisterschaft ist kein Ideal, which we must realize, was wir selbst verwirklichen müssten. It is rather a reality created by God in Christ. Es ist eher eine Realität, die von Gott geschaffen wurde in Christus, in which we may participate. Und woran wir teilhaben können. The basis of all spiritual reality, die Grundlage für alle geistliche Realität, is the clear manifest word of God in Jesus Christ. Ist das klare, manifeste, offenbare Wort Jesu Christi. So last week we were talking about the importance of humility. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Wichtigkeit der Demut. How God looks down and values humility. Wie Gott herabschaut und die Demut so schätzt. It doesn't take humility to be humble. Es braucht nicht Demut, um demütig zu sein. It takes common sense. Es braucht einfach gesunden Menschenverstand. Humility is not something I can boast about. Demut ist nicht etwas, worüber ich mich rühmen kann. Because humility is just understanding who I am in light of God. Demut ist einfach zu verstehen, wer ich bin im Lichte Gottes. And Jesus said it very clear in John 15:5. Und Jesus sagt ganz klar in Johannes 15:5. Without me, you can do nothing. Ohne mich kannst du nichts. So where does that leave you? Und wo bleib ich da? Without me, you can do zero. Ohne mich kannst du nichts, null, gar so nichts. So get a good idea of who you are in the big picture. Also dann schau mal, wer du dann bist in dem großen Bild. And so humility is just common sense. Also Demut ist einfach ganz simpel. And pride is just some illusion. Stolz ist nur Illusion. A blind illusion. Eine Verblendung, eine Illusion. So a person who doesn't understand humility, eine Person, die Demut nicht versteht, and has some kind of an idea that they are actually bringing something to the body of Christ, und die so die Vorstellung haben, dass sie etwas einbringen können in den Leib Christi, of themselves, von sich selbst, and is expecting the body of Christ to be something of itself, und die dann erwarten, dass der Leib Christi auch selbst aus sich heraus etwas wäre, not understanding that what they are and will become is by the grace of God. Und jemand, der nicht versteht, dass das, wer sie sind oder was sie vielleicht werden könnten, durch die Gnade Gottes nur ist. And what everybody is what they are by the grace of God. Und das, was alle ja sind, nur das ist, was sie sind durch die Gnade Gottes. He goes on to say that these kind of people who have an ideal, er sagt weiter, dass diese Leute, die diese Idealvorstellung haben, will begin to make demands on the church. Die werden anfangen, dann Forderungen zu stellen an die Gemeinde. When the demands are not met, they become the accuser of the brethren. Und wenn dann diese Forderungen nicht erfüllt werden, werden sie die Geschwister einmal verklagen. And then they wind up accusing God. Und letztendlich klagen sie Gott an. And it's, you know, it's very common that people are disappointed in the church. Und das ist sehr gut möglich, dass Leute in der Gemeinde enttäuscht werden. I've disappointed many a people. Ich habe viele Leute enttäuscht. They had expectations of me that I just could not realistically meet. Sie hatten Erwartungen an mich, die ich nicht wirklich erfüllen konnte. I went to visit somebody one time. Ich bin mal gegangen, um jemanden zu besuchen. They invited me over the house with my wife. Die haben mich eingeladen zu sich zu Hause and mit meiner Frau. I went and we had, so gingen wir dorthin. We sat on a couch. Wir saßen dort auf dem Sofa. And the person looks at me. Und die Person schaut mich an. And says, und sagt, do you know, weißt du eigentlich, when the last time you visited us was? Wann das letzte Mal war, dass du uns besucht hast? No. Eigentlich nicht. 10 years ago. Das war vor 10 Jahren. Uh-huh. Okay. So what's the point? Was ist jetzt hier der Punkt? That's nice. Want me to write that down? Or what, you want a plaque or what? I don't know. What do you want? Schreiben oder irgendwie? When was the last time you invited me? Wann war das letzte Mal, dass du mich eingeladen hast? I mean, it was all like the person invited me and then accused me. Die Person hat mich nur eingeladen, um mich anzuklagen. Why didn't you call me? Warum hast du mich nicht angerufen? I mean, it's like, yeah, you and how many other people? Du und wie viele andere Leute? Well, you should have known of this about me. Du hättest doch das über mich wissen sollen. Really? And I should know this just, I should be inspecting everybody's life. Und ich sollte jetzt jedes Leben da inspizieren? I should just have this like computer sonar thing that just is tracking everybody's life. Und ich habe da so diesen Computerradar und der verfolgt das Leben einer jeden Person. These unrealistic expectations. Völlig unrealistisch. Was and people get disappointed. Und die Leute werden enttäuscht. And they get disappointed in each other. Und sie werden miteinander enttäuscht. Because they have a false idea of what the body of Christ is. Weil sie eine falsche Vorstellung haben darüber, was der Leib Christi ist. It's not a community of perfect people. Es ist keine Gemeinschaft von vollkommenen Leuten. It's not a utopia. Es ist keine Utopie. It's the body of Christ. Es ist der Leib Christi. It's a group, a community of people. Es ist eine Gemeinschaft von Leuten. Who are saved by grace. Die errettet sind aus Gnade. Who all have a sin nature. Die alle eine Sündennatur haben. And if we do the thing right, und wenn wir es denn mal richtig tun, this group of sinners, dann ist es so, dass diese Gruppe von from Sündern aus all diesen verschiedenen Nationalitäten, Persönlichkeiten, age groups, Altersgruppen, different backgrounds, verschiedene Hintergründe, this unusual group of people, das hieße außergewöhnliche Gruppe von Personen, with grandmothers and teenagers in the same room, im gleichen Raum, Großmutter bis hin zu den Teenagern, can reflect the glory of God. Und dass die Herrlichkeit Gottes reflektieren können. And this is his plan. Das ist sein Plan. That his life would be deposited in a community, dass sein Leben da hinein gelegt wird in diese Gemeinschaft. And that community would reflect his glory to the world. Und dass diese Gemeinschaft seine Herrlichkeit der Welt widerspiegelt. And the glory doesn't come to us, the glory goes to God. Aber diese Herrlichkeit wird dann nicht uns gegeben, sondern sie wird Gott gegeben. And it's the most unlikely thing if we look at each other in the natural. Und das ist eigentlich das absolut unwahrscheinlichste, was man sich denken kann, wenn man das dann natürlich betrachtet. But this is the plan of God. Aber es ist der Plan Gottes. Now if you look at Ephesians 4, wenn du einmal Epheser 4 anschaust, starting with verse 1. Beginne mit Vers 1. Now I was working on the elevator door got stuck the other day. Am anderen Tag war die Tür von dem Fahrstuhl kaputt. The wheel came off the runner. Und der Gurt oder was ist von dem Rad abgesprungen? Yeah. So I was fixing it with also my fingers in it. Habe da meine Finger drin gehabt. And some very nice young guy decided he would try to help me without me knowing it. Und eine nette Person hat versucht mir zu helfen, ohne dass ich das wusste. And as I'm putting my fingers in there, und während ich da mit meinen Fingern da versuche, he just decides that I need help to push it down. Denkt er sich, na ja, ich brauche nur Hilfe, um es einfach mal fest runterzuholen. And my finger got smashed in there. Und mein Finger, der wurde so da drin zerdrückt. And the words I said after that, und die Worte, die ich danach gesagt habe, were enough to pop anybody's bubble. Und die waren genug, um jede Luftblase zum Platzen zu bringen. And I looked at him and I thought, is this guy ever going to come back to church again? Ich habe ihn nur angeschaut und habe mir gedacht, wird er jemals wieder in die Gemeinde kommen? I don't know if it came out because of the pain. Ich weiß nicht, ob ich mir das so rausgesprungen ist wegen des Schmerzes. Or because of the anger. Oder wegen dem Zorn, der Wut. Of unwanted help. Dieser ungewünschten Hilfe da. In any case, I repented to the Lord. Ich habe da Buße getan. And he seemed to be fine. Und es scheint so, dass es so okay ist. Obviously he understands the body of Christ. Also ganz offensichtlich versteht er den Leib Christi. I thought, well, that's a healthy believer. Haben wir gedacht, das ist ein gesunder Gläubiger. Now here, Ephesians chapter 4, verse 1. Epheser 4, Kapitel 4, Vers 1. Paul says, therefore I, the prisoner of the Lord, ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, entreat you to walk in a manner worthy of the calling. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. With which you have been called. Mit der ihr berufen worden seid. And now watch how he starts. Und schaut mal, wie er da beginnt. With all humility. Mit aller Demut. And meekness. Und Sanftmut. And long suffering. Mit Langmut. The most powerful words he could use. Die mächtigsten Worte, die er nur verwenden kann. Humility. Demut. Without me, you can do nothing. Ohne mich kannst du nichts. Meekness. Sanftheit. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Long suffering. Langmut. Vengeance is the Lord's. Die Vergeltung, das ist Gottes Sache. And with these three power words, mit diesen mächtigen Worten, he says, sagt er, showing forbearance to one another in love. Einander in Liebe ertragend. And that word forbearance means to put up with one another. Ertragen bedeutet, dass wir es miteinander aushalten. This is not a utopia. Ist keine Utopie. We are a community of former sinners. Wir sind eine Gemeinschaft von ehemaligen Sündern. Who have become saints. die jetzt heiliger geworden sind, still have a sin nature, immer noch eine Sündennatur haben, and are under the headship of Christ. Und sind unter dem Haupt Christi. And for some reason, he just loves us. Und aus irgendeinem Grund liebt er uns and einfach. He wants to use us to manifest himself to the world. Und möchte uns verwenden, um sich der Welt zu zeigen. And it's a miracle that it happens. Und es ist ein Wunder, dass es überhaupt that he could use us. Dass er uns verwenden so kann. He says with humility, meekness, long-suffering, put up with one another. Er sagt, mit Langmut, also mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Verse 3. Being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Not the unity of the flesh, but of the Spirit. Nicht die Einheit des Fleisches, sondern des Geistes. And then he goes on to talk about the oneness of the body, one Father, one Lord. Und dann macht er weiter und spricht darüber, ein Leib, ein Vater, einen Herr. Talks about how Christ rose from the dead. Spricht darüber, wer Christus von den Toten auferstanden ist. Verses 7 through 9. Vers 7 bis 9. And now he gave men as gifts to the church. Und er gab Menschen oder Männer der Gemeinde. We pick it up in verse 11. Dann in Vers 11. And he gave some as apostles and some as prophets and some as evangelists and some as teaching pastors. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. For the equipping of the saints. Zur Ausrüstung der Heiligen. For the work of service. Für das Werk des Dienstes. To the building up of the body of Christ. Für die Erbauung des Leibes Christi. Until we all attain to the unity of the faith. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. And of the knowledge of the Son of God. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. To a mature man. Zur vollen Mannesreife, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. We are a community. Wir sind eine Gemeinschaft. We enjoy life together. Wir genießen das Leben miteinander. In humility. In Demut. Under the living Word of Christ. Unter dem lebendigen Wort Christi. And God has given men as gifts. Und Gott hat Männer als Gaben to gegeben. To equip the saints. Um die Heiligen auszurüsten, so that we would grow together in the faith, auf dass wir gemeinsam wachsen im Glauben, in the knowledge of Christ, in der Erkenntnis Christi, that we would mature, auf dass wir darin reifen, and that we would experience the fullness of Christ in our midst, auf dass wir die Fülle Christi in unserer Mitte erfahren können. Look what he says in verse 14 as a warning. Schaut mal, was er da sagt in Vers 14 als eine Warnung. As a result, we are no longer to be children. Als Ergebnis sollen wir nicht mehr Unmündige sein, Kinder. Tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. These are the doctrines of men. Das sind die Lehren der Menschen. Ideas of people. Ideale, die sie von den anderen Menschen haben. What the church should be. Wie die Gemeinde sein sollte. But not according to Christ. Aber nicht gemäß Christus. And people come in with books and ideas. Und Leute kommen dann und haben ihre Bücher und Ideen. And then Christians are blown around like something in the water, in the waves, you know, like a ball on the ocean. Dann werden Christen hin und her geworfen wie ein Ball auf den Wasser, auf den Wellen. But we're to be stabilized in our teaching in Christ. Aber wir sollen stabil werden in unserer Lehre in Christus. Look what it says here. Even it says. Cared about everyone the doctrine by the trickery of men. Das geschieht durch die Betrügerei der Menschen. By craftiness in deceitful scheming. Da, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. So there are even people who pray, who feed on the body of Christ like wolves. Und da gibt es Leute, die da ihre Beute suchen im Leib Christi wie die Wölfe. They can't start their own church. Sie können ihre eigene Gemeinde nicht selbst gründen. They come to Christian communities and they prey on them like wolves. Und sie kommen da in die christliche Gemeinschaft hinein und sie wollen Beute machen wie die Wölfe. I've met many a wolf at the door. Und ich habe viele Wölfe an der Tür bereits getroffen. Many standing there. Da stehen could viele discern dort. Them right away. I mean, not every week, you know. Und ich kann sie sofort unterscheiden, vielleicht nicht jede Woche. A couple times a year, you know. There's aber that. Schon einige Male im Jahr. And you see, they're coming to pray. Und sie kommen, um da Beute zu machen. They don't enjoy. Sie genießen das hier they're nicht. Critical. Sie sind kritisch. And they want to say something or do something that will hurt the church. Und sie wollen etwas sagen oder tun, was der Gemeinde einfach wehtut. Look at verse 15. Start mal Vers 15. But speaking the truth. Lass uns aber die Wahrheit reden. In love. In Liebe. The Amplified says, expressing the truth. Die Wahrheit ausdrückend. Or living out the truth. Und indem wir die Liebe einfach ausleben, die Wahrheit ausleben. And notice the word truth. Und schaut mal, das Wort Wahrheit. Right? In John 17, thy word is truth. Johannes 17, dein Wort ist Wahrheit. Okay, speaking the truth in love. Now watch this. This is such a powerful verse. Schaut mal, was für ein mächtiger Vers. Lasst uns aber die Wahrheit reden. Watch. Liebe. Okay. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him. Und in allen Aspekten hinwachsen zu ihm. Who is the head, even Christ. Der das Haupt ist, Christus. All of us. Wir alle. We are to speak the truth. Wir sollen die Wahrheit reden. We are to be governed by the truth. Wir sollen regiert werden, beherrscht werden von der Wahrheit. For example, Romans 8:28 is such a powerful and useful verse. Römer 8:28 ist so ein mächtiger und so ein nützlicher Vers. I mean, it's like a hammer in a toolbox. You just use it all the time. Es ist wie ein Hammer im Werkzeugkasten. Man verwendet ihn jederzeit. Boom. You know? Okay, festmachen. Boom. You can put nails in. You know, Nagel einschlagen. Anything. Ja, you can always use Romans 8:28 if you don't know anything else. Kann Römer 8:28 immer verwenden, wenn du gar nichts anderes weißt. Get into an argument. Das ist ein Streitgespräch. And what does humility say? Was sagt die Demut? You know, even if I win this argument, without Christ, I can do nothing. So I should make sure that I'm humble. Also, selbst wenn ich das Argument jetzt gewinne hier, ohne Christus bin ich nichts. Also ich möchte hier Acht geben, dass ich demütig bin. And I'm meek in this situation. Und sanftmutig. So, I just suffered some injustice here. This was unfair. Also mir wurde da Unrecht getan. Es war unfair. I'm definitely a better singer than this person. Ich kann besser singen als diese Person. Ganz I don't know sicher. Why they're on the worship team when I should have been on the worship team. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum die jetzt auf dem Anbetungsteam sind. But whatever. Naja. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. And I make my deposit of truth into the body of Christ. Und so lege ich da praktisch meine Wahrheit hinein in den Leib Christi. And you see this in the next verse. Und im nächsten Vers könnt ihr sehen. Like I am living my life under the living word. Ich lebe mein Leben unter dem lebendigen Wort. Hebrews 4:12. Hebräer 4:12. The word of God is alive. Das Wort Gottes ist lebendig. And powerful. Und mächtig. That's because Jesus stands behind his word. Das ist deswegen, weil Jesus dahinter seinem Wort steht. We're not reading a dead book. Wir lesen da nicht ein totes Buch. We're reading a book that the Holy Spirit stands behind. Wir lesen ein Buch, wo der Heilige Geist selbst dahinter steht. Song of Solomon 2:9. Hohelied der Liebe 2:9. Talks about the lattice in the garden. Da spricht es über dieses Spalier im Garten. You know what the lattice is? It where all the vines grow on it, and it's like got these little holes in it. So eine Art Zaun, wo der Wein sich hochrankt. Da sind diese Zwischenräume drin. Look at the beautiful lattice. Schaut mal, dieser schöne Zaun. Look at the beautiful Bible. Schau mal diese schöne Bibel. Look through. Aber schau doch einmal auch durch. Where? Look Wo? Through. Na dort, genau dort. Look who's standing behind. Sieh doch den, der dahinter steht. The bridegroom is looking through the lattice. Der Bräutigam, er schaut durch diesen Zaun. Jesus is looking through his word. Jesus schaut durch sein Wort. He's waiting there, the Spirit of God. Er wartet dort, der Geist Gottes. He that has ears, let him hear what the Spirit is saying. Wer Ohren hat, der höre doch, was der Geist Gottes sagt. The resurrected Christ stands behind his word. Der auferstandene Christus, er steht hinter seinem Wort. So the word of God is alive and powerful. Das Wort Gottes ist mächtig und lebendig. And I'm under this. Und ich bin darunter. In my relationship to him. In meiner Beziehung zu ihm. In my devotional life at home. In meiner Andacht zu Hause. The other day, you know, I keep exhorting people, please spend time alone with God. Ich ermutige und ermutige Leute, dass sie Zeit verbringen mit Gott allein. If you miss it, no, don't worry about it. Just do it the next day. Wenn du es mal versäumst, keine Sorge, mach es am nächsten Tag. And if it's only for a few seconds, just for a few seconds. Und wenn es nur für ein paar Sekunden ist, dann nur für ein paar Sekunden. The other day I went to bed, it was 2 in the morning. Also anderen Tags bin ich ins Bett gegangen, es war 2 Uhr früh. And this dog would not shut up. Und dieser Hund, er ist nicht still. Shh, shh. Ruhe jetzt. Shh. Shut up. Klappe halten. 6 times he woke us up between 2:00 and 7. Also 6 Mal hat er uns aufgeweckt zwischen 2 und 6 Uhr früh. I got up 3 times, my wife got up 3 times. Ja, bin ich aufgestanden, meine Frau hat 3 Mal aufgestanden. And I said, I'm gonna get up and I'm gonna give it to him. Ich werde aufstehen, dann wird das kriegen. My wife said, don't hit the little puppy. Oh, nicht den kleinen schlagen. I said, fine, earplug in the ear and I'm gone. Okay, Ohrenstöpsel und weg. And she's like, I'm going to hit him now. And said, nein, jetzt werde ich ihn schlagen. You don't shut up. Wenn du jetzt nicht still bist. So here I am, you know, up six times in 5 hours. I got people waiting at the church, and I'm totally exhausted. Ich bin schon völlig erschöpft. And the stupid thing is sleep until noon. Und der schläft dann bis Mittag. Not anymore. He wakes me up. I'm going to keep him up from now on. Also wenn mich nochmal aufweckt, dann werde ich ihn wach halten. He's a good little dog. Ist ein lieber kleiner Hund. Anyway, okay. So I'm up and it's like I got to run. Also so bin ich jetzt wach und ich muss schon los. And I just thought 30 seconds doesn't matter. Und ich habe mir gedacht, 30 Sekunden spielt doch keine just Rolle. Just one verse, somewhere. Nur ein Vers. God speak to me. Gott spricht zu mir. Just something I can chew on. Einfach you know? Etwas, worauf ich kauen like kann. Like a piece of chewing tobacco on the side of my mouth. Wie so ein bisschen Kaugummi da in der Tasche. You know, so I can just drive in the car and chew on something while I'm going to the church. So dass ich dann fahren kann und einfach drauf kauen kann, während ich in die Gemeinde fahre. I'm under Christ. Ich bin unter Christus. In my devotional life. In meinem Andachtsleben. The pastor is a second or third witness. Der Pastor ist zweites oder drittes Zeugnis. If you come to church to hear from Christ for the first time, wenn du in die Gemeinde kommst, um von Christus das erste Mal zu hören, it's unhealthy. Ungesund. You should have been hearing from him all week. Er sollte die ganze Woche schon von ihm gehört walking haben. Walking with him. Mit ihm wandeln. Listening to him. Auf ihn hören. Coming to the church to get edified and challenged. In die Gemeinde zu kommen, sollte in die Gemeinde kommen, um aufgebaut zu werden. And confirmed. Yes, that's what God showed me this week. Yes. Herausgefordert zu werden, aber auch, dass er Bestätigung erhaltet. Yes, this is where I need to grow. That's right. Ja, das ist eine Bestätigung. Darin muss ich wachsen. Stimmt, ja. So, what we're talking about. I have a life under the living word. Ich habe ein Leben unter dem lebendigen and Wort. And in situations that are conflicting, und in Streitsituationen, I have an opportunity to make a deposit in the body of Christ. Und da habe ich die Gelegenheit, da etwas in die Gemeinde hineinzulegen. I can express the truth in love. Ich kann die Wahrheit in Liebe ausdrücken. So I'm experiencing injustice. Mir wird Unrecht getan. Someone sat in my chair. Jemand saß auf meinem Sessel. They actually moved my Bible. Sie haben sogar meine Bibel da weggelegt. I've been sitting in that chair for 3 years now. Seit 3 Jahren sitze ich dort. I had put my Bible, now it's moved. Und meine Bibel lag dort auch. Die ist jetzt this weg. Is a disappointment to me. Und was für eine Enttäuschung. What kind of a community is this? Was für eine Gemeinschaft bin ich eigentlich hier? I don't know if I'm coming back anymore. Ich weiß gar nicht, ob ich wiederkommen mag. Right? Instead of thinking, wait a minute, anstatt dass ich denke, warte mal, I'm going to use the only verse I know. Ich werde den Vers benutzen, den einzigen, den ich kenne. Remember, I had a friend in Bible school. Ich hatte einen Freund in der Bibelschule. And he says, you're a carpenter. You use the hammer for everything. Du bist auch ein Schreiner und nutzt den Hammer für alles. I said, that's baloney. I said, he says, you use the hammer for everything. Das ist doch Blödsinn. Nein, du verwendest den Hammer für alles. So it just happened to be that one night my car wouldn't start. Dann war das so, eines Abends funktioniert mein Auto nicht, es startet and nicht. I thought, you know, if I take the hammer and I just tap the starter. Und habe mir gedacht, also wenn ich einfach nur mit dem Hammer eben mal auf den Starter drauf haue. Maybe we'll start, you know. Vielleicht funktioniert das. And just at that moment, as I'm in the car, in dem Moment, wo ich da im Auto bin, this guy drives in the parking lot. Da kommt dieser Mann vorbeigefahren. And he pulls up and says, "What are you doing?" Und sagt zu mir, "Hey, was machst du da?" And I had the hammer in my hand. I said, "I'm fixing my car." Und er hat den Hammer im Auto gehabt und sagt, naja, ich tue mein Auto reparieren. Says, I told you, you use a hammer for everything. Ich hab's dir doch gesagt, du verwendest den Hammer für alles. Can you use a hammer on an engine? Du kannst den Hammer nicht benutzen, um einen Motor zu reparieren. I mean, if all you have is Romans 8:28, then just use it your whole life. Wenn all das ist, was du nur hast, Römer 8:28, verwende das dein ganzes every day, Leben. Use it 10, 15 times a day. Jeden Tag, 10, 15 Mal. They took my seat. Meinen Platz weg. It's unbelievable. Unglaublich. But aber all things work to the good. Alles wirkt zum Guten. For those who love God. Für die Gott lieben. I love God. Ich liebe Gott. I think. Denke ich mir jedenfalls. All right, I'll sit next to this person here. Oh, ich setze mich jetzt neben die Person. And maybe God will use it to the good. Vielleicht kann es Gott ja auch verwenden. And you make a deposit in the body of Christ. Und so investierst du etwas hinein in den Leib you Christi. Express the truth. Du drückst die Wahrheit aus. You actually quoted a verse. Du hast einen Vers zitiert. And the verse controlled your behavior. Und dieser Vers hat dein Verhalten beherrscht. Like Jesus actually controlled you. Jesus hat dich kontrolliert, beherrscht. You deserve an applause. Applaus für dich. It's wonderful. Super. And look what it says in verse 16. Schau auf Vers 16. From whom the whole body, aus ihm wird der ganze Leib, the church, the whole local church at Lebgasse 34, die lokale Gemeinde hier in der Lebgasse 34, being fitted and held together, Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Talking about a local church just like ours. Da spricht es über diese Ortsgemeinde wie unsere. We are fitted and held together. Wir sind zusammengefügt und verbunden. By that which every joint supplies. Durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Now if you're not supplying, und wenn du da nicht unterstützt, you're dying. Dann stirbst du. That rhymes. Das reimt sich. That's good. If you're not supplying, you're dying. Wenn du da nicht unterstützt, dann stirbst du. Because all you're doing is you're just kind of, what's the word, like one of those Sputniks, Russian Sputniks, you know, you're just kind of like in the body of Christ. What's the word? Yeah, you're just like in orbit, you know. Also wenn du das nicht machst, like, bist du einfach wie ein Raumschiff, was umherkreist. You're in the body of Christ. You have no connection with Christ. Du hast keine Verbindung mit Christus. You have an idea of what this should be. Du hast also eine Idealvorstellung, wie das sein and what you can get from it. Und was daraus bekommen so kannst. You make your demands. Also stellst du deine Forderungen. And then they're not met, so you're disappointed. Aber deine Anforderungen, sie werden nicht erfüllt. But you're not depositing anything into the community. Du bist enttäuscht, aber du hast ja gar nichts investiert in diese Gemeinschaft. Because you have no supply. Weil du ja gar nichts hast von oben. Because you don't spend any time with the Lord. Weil du auch gar keine Zeit mit dem Herrn verbringst. And you try to make it up on a Sunday. Und dann am Sonntag versuchst du es dann aufzuholen. But it's not enough. Aber das nicht genug. Okay, look, by which every joint supplies according to the proper working of each individual part. Und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Causes the growth of the local church at Leibgasse 34. Und so wirkt er das Wachstum der Gemeinde in der Lebgasse 34 zu ihrer Selbstauferbauung in Liebe. It's wonderful. Wunderbar. This is how we are a community enjoying our life together. Wir sind eine Gemeinschaft und wir erfreuen uns an diesem Leben gemeinsam. Under the living word. Unter dem lebendigen Wort. Each one of us, jeder einzelne von uns, we experience Christ. Wir erfahren Christus. He's behind the lattice. Er steht dahinter diesem Zaun. He's talking and directing our lives. Und er spricht, er redet und er leitet unser Leben. We are living in humility. Wir leben in Demut. And meekness. Und Sanftheit. And long suffering. Und Langmut. Putting up with one another. Und wir halten es miteinander aus. Some people have bad breath and some people have Leute haben schlechten Atem und Leute haben dies und jenes. Sie sind unfreundlich. People seem to be obnoxious and und Leute sind da so aufdringlich. And the Lord says, just put up with it, please. Und der Herr sagt, hey, ertrag's doch bitte. Express the truth. Drück doch die Wahrheit aus. Forgiveness. Vergib. And mercy. Barmherzigkeit. And faithfulness and goodness. Treue, Güte. Live in the truth and make a deposit. Leb in der Wahrheit, gib dir deine Investition. And when all of us who are under Christ, und wenn alle von uns, die wir ja unter Christus sind, are expressing the truth in love, und wenn wir da alle die Wahrheit in Liebe ausdrücken, and we're being controlled by the truth, und wir ja von der Liebe regiert werden, we're hiding the word in our heart, und das Wort in unserem Herzen verbergen. For example, 1 Thessalonians 5:16, 17, 18. 5, 16, 17, 18. It says, rejoice evermore. Freut euch immer. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. And in everything give thanks. Und in allem gebt Dank. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. I read that a couple weeks ago. Ich habe das vor ein paar Wochen gelesen. And I said to my wife, why don't we start getting up and say that again. When we wake up in the morning, und ich habe meiner Frau gesagt, wenn wir da aufwachen am Morgen, let's just sing a song. Lass uns einfach ein Lied singen. And so we've forgotten sometimes, but sometimes I remember. Wir haben das manchmal vergessen, aber doch, wir machen es manchmal. We sing a song. Let's just rejoice evermore. Und wir singen ein Lied und wir freuen uns umso mehr. And let's just keep implementing that. Let's be obedient to that. Let's just keep rejoicing. Und wenden wir das einfach an. Sie haben da dem Gehorsam und lassen uns immer erfreuen. And let's pray without ceasing. Beten wir ohne Unterlass. Whenever we have a moment, just pray for somebody. Und wenn wir da ein bisschen Zeit haben, lass uns doch für jemanden somebody beten. Somebody writes an email, pray for them as you send the email back to them. Just pray. Jemand schreibt ein E-Mail, bete doch einfach für die Person, während er die Antwort schreibt. And then in everything give thanks. Und in allem gib Dank. Not for everything, but in everything. Nicht für alles, aber doch in allem. I'm not going to thank God that I smashed my finger. Ich werde Gott jetzt nicht dafür danken, dass ich meinen Finger zerklopft habe. But I'll thank God after my finger is smashed that God is God. Aber ich danke Gott, nachdem mein Finger da zerschlagen ist, dass and Gott I'll Gott thank ist. Him that it wasn't my head. Und ich danke ihm dafür, dass es nicht mein Kopf war. It was just my finger. Es war nur mein Finger. And so we live according to the truth. Und so leben wir gemäß der Wahrheit. And look, let's just close at verse 17. Und schließen wir ab mit Vers 17. This I say therefore and affirm together with the Lord. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn. That you walk no longer just as the Gentiles also walk. Dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. In the futility of their mind. In der Nichtigkeit ihres Sinnes. They're not thinking with God. Die denken gar nicht mit Gott. They don't know that God plans our deliverances before the problem exists. Die denken gar nicht daran, dass Gott ja schon die Befreiung geplant hat, bevor überhaupt die Probleme entstanden sind. They don't know that God knows what we need before we even ask. Sie wissen gar nicht, dass Gott schon weiß, was wir brauchen, bevor wir überhaupt bitten. They don't know that God is there for us every moment. Sie wissen nicht, dass Gott für uns jeden Moment da ist. They don't know God knows the end from the beginning. Sie wissen nicht, dass Gott schon das Ende vom Anfang her kennt. He's working all things to the good. Und dass alle Dinge zum Guten wirkt. Nothing can frustrate his purpose. Und nichts kann seinen Plan da vereiteln. They have their own ideas. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen. And look, verse 18. Vers 18. Being darkened in their understanding. Sie sind verfinstert am Verstand. And here's our definition of death. Und hier kommt die Definition vom Tod. Excluded from the life of God. Fremd, das heißt ausgeschlossen dem Leben Gottes. Because of what? The ignorance that is in them. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. They're not under the truth. Sie sind nicht unter der Wahrheit. They don't take the time to spend a moment in the Word. Sie nehmen sich nicht die Zeit, einen Moment im Wort zu verbringen. They're not depositing truth into their heart. Sie investieren da, dass die Wahrheit nicht in ihr Herz hinein. Colossians 3:16 is not a reality. Kolosser 3:16 ist keine Wirklichkeit für Let sie. Let the word of Christ dwell richly in your hearts. Lasst das Wort Gottes reichlich in eurem Herzen wohnen. But they're ignorant. Aber sie sind ignorant. Why? Because of the hardness of their heart. Weswegen? Wegen der Verstockung ihres Herzens. And we'll close with verse. Oh, not yet. And they have, and they having become callous. Sie, die abgestumpft sind, having given themselves over to sensuality, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, to practice every kind of impurity with greediness, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. But watch this. Aber schaut einmal. But you did not learn Christ in this way. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. If indeed you have heard him. Ihr habt ihn doch gehört. Some people actually heard Christ live. Einige haben ja sogar Christus damals lebendig gehört. And have been taught in him. Und seid in ihm gelehrt worden. Just as truth is in Jesus. Wie es Wahrheit in Jesus ist. Isn't that great? Das ist nicht großartig? So we have this life under Christ. Wir haben dieses Leben unter Christus. And each one of us walk with him. Und jeder von uns wandelt mit ihm. And each one of us have our own Bible, hopefully. Und jeder von uns hat seine eigene Bibel. And we can grow. Und wir wachsen. And we are not living in a utopia. Und wir leben nicht in einer Utopie. We are living in a war zone. Wir leben in einer Kriegszone. But every conflict is an opportunity for me to deposit truth. Aber jede Schlacht ist da eine Gelegenheit für mich, oder jeder Konflikt, da Wahrheit zu investieren. I can exercise humility, meekness, long suffering. Ich kann mich üben in Demut, in Sanftmut, in Langmut. And when we do that, our community, our life together, und wenn wir das tun, dann geschieht das mit unserer Gemeinschaft hier, mit unserem Leben zusammen. Becomes a miracle. Es wird zu einem Wunder. So the next time I disappoint you, und das nächste Mal, wenn ich dich dann vielleicht enttäusche, which may not take very long if I don't stop talking. Das wird nicht lange brauchen, wenn ich dann nicht aufhöre zu reden. Just say, all things work to the good. Sag einfach, alle Dinge wirken doch Lord, zum Guten. Just teach him not to preach so long. Ja, lehre ihn doch, dass er nicht Give lange predigt. Give him wisdom when to close. Gib ihm Weisheit, wann er abschließen soll. Please, I just pray Bitte, without Herr, ceasing for him. Ich bete ohne Unterlass für ihn. And someday, you know, we'll get to heaven. Eines Tages werden wir in den Himmel kommen. And God will straighten out everything. Und Gott wird alles wieder gerade machen. Say, did you really prayed all that time that I would stop speaking that long? Du hast wirklich die ganze Zeit gebeten, Thank you. Dass ich hier aufhöre. Danke, das you war wirklich made a gut. Deposit in the body of Christ. Du hast etwas in den Leib Christi investiert. So, I think I've got everything. Ich glaube, ich habe jetzt Let alles. Me say, yeah. Lass I mal think schauen. That's it for tonight. Ich glaube, das ist es für heute Abend. Okay. Father in heaven, thank you Vater im Himmel, danke for giving us Jesus. Dafür, dass du uns Jesus gegeben And the hast. Truth is in Christ. Und die Wahrheit ist in Christus. And we are in Christ. Und wir sind in Christus. Lord Jesus, thank you for forgiveness. Herr Jesus, danke für Vergebung. That if we sin, dass wenn wir sündigen and say things we shouldn't say, und Dinge sagen, die wir nicht sagen sollen, if we confess it, you'll cleanse us. Wenn wir sie nur bekennen, dann reinigst du uns. And this is the body of Christ. Und das ist der Leib Christi. And maybe there's somebody here tonight and you've never received Jesus. Und vielleicht ist heute Abend jemand hier und sie haben noch nie Jesus empfangen. And if you died tonight, where would you go? Wenn sie heute Abend sterben würden, wo würden sie hingehen? Would you like to start a relationship with God? Möchten Sie diese Beziehung mit Gott beginnen? He's alive. Er lebt ja. And he wants to know you. Und er möchte Sie kennenlernen. Hide these words in your heart. Verbergen Sie diese Worte in Ihrem Herzen. The words of John the Baptist. Die Worte Johannes des Täufers. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Dies ist das Lamm Gottes, was ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Imagine that. Stellen Sie sich das the vor. Lamb of God who takes away the sins of the world. Das Lamm Gottes, was ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Beten Sie mit mir. Say, Jesus, take away my sin. Sagen Sie, Jesus, nimm meine Sünde weg. You are the Lamb of God. Du bist das Lamm Gottes. You died on that cross. Du starbst an diesem Kreuz. And shed your blood. Und hast dein Blut vergossen. To wash me clean. Um mich reinzuwaschen. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want a relationship with you. Ich möchte diese Beziehung haben mit dir. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.